Ulysses. Hörspiel in 18 Teilen nach dem gleichnamigen Roman von James Joyce, aus dem Englischen von Hans Wollschläger. Kapitel 10 – Irrfelsen. Der Superior, hochehrwürden John Conmee Societas Jesu, steckte seine glatte Uhr in die Innentasche zurück, als er die Stufen des Presbyteriums herunterkam. 3:05. Grad die rechte Zeit, um nach Athen zu gehen. Wie hieß doch der Junge noch wieder? Dignum, ja. Vere dignum et justum est. Bruder Swan war da der zuständige Mann. Mr. Cunninghams Brief, ja. Will ihm den Gefallen tun, wenn möglich. Guter, verwendbarer Katholik. Zur Missionszeit nützlich. England! Ein einbeiniger Seemann, der sich mit faulen Krückenstößen vorwärts schwang, gröhlte ein paar Töne. Er stieß sich bis dicht vor das Kloster der Schwestern der Barmherzigkeit und hielt hochehrwürden John Conmee S.J. eine spitze Mütze um ein Almosen entgegen. Pater Conmee segnete ihn in der Sonne, denn seine Börse enthielt, wie er wusste, nur eine Silberkrone. Pater Conmee hielt drei kleine Schuljungen an der Ecke des Mountjoy Square an. Ja, sie waren vom Belvedere. Das kleine Haus. Aha. Und waren sie auch schön brav in der Schule? Oh, das hörte man gerne. Und wie hießen wir denn? Jack Sowen. Und wir? Ger Gallagher. Und der andere kleine Mann? Er hieß Brunny Lynam. Oh, das war aber ein sehr hübscher Name. Pater Conmee übergab dem jungen Master Brunny Lynam einen Brief aus seiner Brusttasche und zeigte zu der roten Briefkastensäule hinüber an der Ecke der Fitzgibbon Street. Aber pass nur schön auf, dass du dich nicht selber in den Kasten steckst, kleiner Mann. Die Jungen besechsäugten Pater Conmee und lachten. »Ach, Sir, nun? Dann?« sagte Pater Conmee. »Lass mich mal sehen, ob du einen Brief aufgeben kannst.« Master Brunny Lynam rannte über die Straße und steckte den Brief Pater Conmees an den Pater Provinzial in das Maul des leuchtend roten Briefkastens, und Pater Conmee lächelte und nickte und lächelte und schritt weiter den Mountjoy Square East entlang. Pater Conmee kam an A.J. O'Neills Beerdigungsinstitut vorbei, wo Corny Kelleher im Journal Zahlen zusammenrechnete, während er einen Heuhalm kaute. Ein Konstabler auf seiner Runde grüßte Pater Conmee, und Pater Conmee grüßte den Konstabler. In Juxtetters Schweinemetzgerei bemerkte Pater Conmee Schweinewürste, weiße, schwarze und rote, die sauber in Schläuchen gerollt dalagen. An der Yucaman Bridge stieg hochehrwürden John Conmee S.J. von der St. Francis Xavier's Church, Upper Gardiner Street, auf eine stadtauswärts fahrende Trambahn. Aus einer stadteinwärts fahrenden Trambahn stieg hochwürden Nicholas Dudley, Curate in Charge, von der St. Agatha's Church, North William Street, auf die Yucaman Bridge hinab. An der Newcomen Bridge stieg Pater Conmee in eine stadtauswärts fahrende Trambahn, denn er liebte es nicht, den schmutzigen Weg an Mud Island vorbei zu Fuß zurückzulegen. Pater Conmee saß in einer Ecke des Trambahnwagens, einen blauen Fahrschein achtsam in die Knöpföffnung eines plumpen Glacéhandschuhs gesteckt, während 4 Schilling, 1 Sixpence und 5 Pennies aus seiner anderen plumpen Handschuhhand in seine Börse rutschen. Als er an der Ivy Church vorüberfuhr, bedachte er den Umstand, dass der Kontrolleur seinen Rundgang ausgerechnet immer dann machte, wenn man den Fahrschein achtlos weggeworfen hatte. Die Feierlichkeit der Menschen, von denen der Wagen besetzt war, bedünkte Pater Conmee übertrieben groß für eine Reise so kurz und billig. Pater Conmee liebte ein heiteres Dekorum. Es war ein friedvoller Tag. Der Herr mit der Brille gegenüber von Pater Conmee hatte seine erklärenden Ausführungen beendet und blickte nieder. Seine Frau wohl, vermutete Pater Conmee. Ein winziges Gähnen öffnete den Mund der Frau des Herrn mit der Brille. Sie hob ihre kleine behandschuhte Faust, gähnte so sanft wie möglich, tipptappte sich mit der kleinen behandschuhten Faust auf den geöffneten Mund und lächelte winzig süß. Von der Plakatwand grinste Mr. Eugene Stratton mit dicken Niggerlippen zu Pater Conmee herüber. Pater Conmee dachte an die Seelen der schwarzen und braunen und gelben Menschen und an seine Predigt über den heiligen Peter Claver, SJ, und die afrikanische Mission und an die Ausbreitung des Glaubens und an die Millionen von schwarzen und braunen und gelben Seelen, die nicht die Wassertaufe empfangen hatten, wenn ihr letztes Stündlein nahte wie ein Dieb in der Nacht. Jenes Buch von dem belgischen Jesuiten Le Nombre de Zélu dünkte ihn eine verständige Argumentation. Da gab es Millionen von menschlichen Seelen, von Gott geschaffen nach seinem eigenen Bilde, denen der Glaube noch nicht Deo Volente, so Gott will, gebracht worden war. Aber sie waren doch Gottes Seelen, erschaffen von Gott. Es kam Pater Conmee jammerschade vor, dass sie alle verloren sein sollten. Eine Verschwendung, wenn man so sagen durfte. An der Haltestelle Howth Road stieg Pater Conmee aus, wurde vom Schaffner gegrüßt und grüßte seinerseits zurück. Es war ein bezaubernder Tag. Das Friedhofstor eines Feldes zeigte Pater Conmee Breiten von Kohlköpfen, die vor ihm mit weitgeschürzten Unterblättern knicksten. Der Himmel zeigte ihm eine Herde kleiner weißer Wolken, die langsam vor dem Winde trieben. Moutonné, sagten die Franzosen, ein schlichtes und treffendes Wort. Pater Conmee zog seine Handschuhe ab und sein rotschnittiges Brevier hervor. Ein elfenbeinernes Lesezeichen, sagte ihm die Seite. Nonen. Er hätte dies schon vor dem Lunch lesen müssen, aber da war Lady Maxwell gekommen. Pater Conmee las im Verborgenen Pater und Ave und bekreuzigte sich die Brust, Deus in adjutorium. Er schritt gemächlich dahin und las stumm die Nonen, schreitend und lesend, bis er an die Stelle Res in Beati Immaculati kam. Principium verborum tuorum veritas, in aeternum omnia judicia justitiae tuae. Ein erröteter junger Mann kam aus einer Heckenlücke und hinter ihm kam eine junge Frau mit wilden, nickenden Gänseblümchen in der Hand. Der junge Mann zog jäh seine Mütze, die junge Frau bückte sich jäh und löste mit langsamer Sorgfalt von ihrem leichten Rock einen daran haftenden kleinen Zweig. Pater Conmee segnete beide mit Ernst und wandte eine dünne Seite seines Breviers um. Sin principis persecutis sunt me gratis, et averbis tuis formidavit cor meum. Corny Kelleher schloss sein langes Journal und blickte mit seinem kraftlosen Auge auf einen tannenhölzernen Sargdeckel, der schildwachend in einer Ecke stand. Er straffte sich, ging hinüber und betrachtete, ihn mit einem Ruck um seine Achse drehend, seine Form und Messingbeschläge. Seinen Heuhalm kauend, stellte er den Sargdeckel wieder hin und ging zur Tür. Dort schrägte er seine Hutkrempe, um seinen Augen Schatten zu geben, lehnte sich an die Türfüllung und blickte müßig hinaus. Pater John Conmee stieg in die Dolly Mount Trambahn an der Yukon Bridge. Corny Keller verschränkte seine großfußigen Stiefel und blickte, den Hut niedergeschrägt, seinen Heuhalm kauend. Konstabler 57C auf seiner Runde blieb stehen, sich die Zeit zu vertreiben. Schöner Tag heute, Mr. Kelleher. Ja, sehr schwül ist es. Conny Kelleher spie einen stummen Strahl Heusaft im Bogen aus seinem Munde, während ein freigebiger weißer Arm aus einem Fenster in der Eccles Street eine Münze hinunterschleuderte. Was gibt's denn so Gutes Neues? Ich habe das fragliche Individuum gestern Abend gesehen. Ah ja. Der Konstabler sagte es mit angehaltenem Atem. 3. Ein einbeiniger Seemann krückte sich um die McConnell-Ecke, umrundete Rabaiotti-Speiseeiskarren und stieß sich die Eccles Street hinauf. Larry O'Rourke, in Hemdsärmeln unter seiner Tür, wurde unliebenswürdig von ihm angegrölt. Für England, Heimat und Schwer. Er schwang sich heftig voran, vorüber an Katie und Budi Daedalus, hielt an und grölte: Heimat! J.J. Omolois weißem, sorgenzerquälten Gesicht wurde mitgeteilt, dass Mr. Lambert mit einem Besucher im Warenlager sei. Eine stämmige Dame blieb stehen, nahm eine Kupfermünze aus ihrer Börse und ließ sie in die ihr hingestreckte Mütze fallen. Der Seemann grummelte Dank und blickte sauer zu den seiner nicht achtenden Fenstern hinauf, senkte den Kopf und schwang sich 4 Schritte weiter. Er hielt an und grölte wütend: »Für England!« 2 barfüßige Buben, lange Lakritzriemen lutschend, blieben neben ihm stehen und gafften seinen Stumpf mit ihren gelb besabberten Mündern an. Er schwang sich in kräftigen Stößen vorwärts, blieb stehen, hob den Kopf zu einem der Fenster empor. »Heimat und Schönheit! Heimat und Schönheit!« Das lustige, süße, zwitschernde Pfeifen drinnen ging noch einen oder 2 Takte weiter, dann hörte es auf. Die Fensterblende wurde beiseite gezogen, ein Schild, unmöblierte Zimmer rutschte vom Fensterrahmen und fiel. Ein praller, nackter, freigebiger Arm leuchtete auf, wurde erblickt, vorgestreckt aus einem weißen Unterrockleibchen und straffen Verstellträgern. Eine Frauenhand schleuderte eine Münze über den Vorgartenzaun. Sie fiel auf den Bürgersteig. Einer der Buben lief hin, hob sie auf, ließ sie in die Mütze des fahrenden Sängers fallen und sagte: »Das hör!« Mein glühend Herz. Vier. Hast du die Bücher versetzt? Katie und Budi Daedalus schoben die Tür der stickig dunstigen Küche auf. Maggie am Kochherd rammte 2-mal mit ihrem Rührstock eine gräuliche Masse unter wallenden Seifensud und wischte sich die Stirn. »Haben nichts drauf geben wollen«, sagte sie. Pater Conmee schritt durch die Clongowes-Felder, seine dünn besorgten Knöchel von Gestoppel gekitzelt. Wenn lieb verzehrt mein glühend Herz. Wo hast du es denn versucht? Fragte Budi. McGinnis. Budi stampfte mit dem Fuß auf und warf ihren Ranzen auf den Tisch. Die kretzeln ihr dickes Gesicht. Katie ging zum Herd und spähte mit schielenden Augen. »Was ist denn in dem Topf?« fragte sie. »Ach, Hemden! Herrgott, nochmal ist denn nichts zu essen für uns da!« Katie hob den Kesseldeckel mit einem Lappen ihres fleckigen Rocks und fragte: »Und was ist hier drin?« Schwerer Dampf schoss als Antwort hervor. Erbsensuppe. Wo hast du denn die her? Fragte Katie. Schwester Mary Patrick. Der Diener schellte mit der Glocke Dedeng. Buddy setzte sich an den Tisch. Gib schon her. Maggie goss gelbe, dicke Suppe aus dem Kessel in eine Schüssel. Katie, die Buddy gegenüber saß, sagte ruhig, während ihre Fingerspitze herumliegende Brösel zum Mund hob: Immerhin gut, dass wir wenigstens das haben. Wo ist Dilly? Weg, Vater abholen. Buddy brach dicke Klumpen Brot in die gelbe Suppe und fügte hinzu: Vater unser, der du nicht bist im Himmel. Buddy, schäm dich. Ein Skiff, ein zerknülltes Flugblatt Elias kommt, trieb leicht die Liffe hinunter, unter der Loopline Bridge her, schoss über die Strudel, wo Wasser um die Brückenpfeiler rieb, segelte ostwärts an Schiffsrümpfen und Ankerketten vorüber, zwischen dem Custom House Old Dock und dem George's Quay. 5. Das blonde Mädchen bei Thornton legte den Weidenkorb mit raschelnder Holzwolle aus. Blazes Boylan reichte ihr die in rosa Seidenpapier gehüllte Flasche und einen kleinen Krug. Legen Sie die zuerst rein, ja? Jawohl, Sir. Und das Obst obendrauf? So ist's recht, Schnuckelchen, sagte Blazes Boylan. Sauber verpackte sie dicke Birnen, Kopf bei Rumpf, und zwischen ihnen reife, schamgesichtige Pfirsiche. Blazes Boylan ging in neuen lohbraunen Schuhen in dem obstduftenden Laden auf und ab, hob Früchte auf, junge, saftige Runzlige und pralle rote Tomaten, schnüffelte Düfte. Die HELY-S defilierten vor ihm, weiß bezylindert, vorbei an der Tangier Lane, ihrem Ziel zutrottend. Er wandte sich jäh von einem Spankasten Erdbeeren ab, zog eine goldene Uhr aus der Fuppe und hielt sie auf Kettenlänge von sich. Können Sie das mit der Trambahn schicken? Jetzt gleich? Eine dunkelrückige Gestalt stöberte unter dem Merchants Arch in Büchern auf dem Karren des fliegenden Händlers. Gewisse. Ist es in der Stadt? Oh ja, sagte Blazes Boylan. 10 Minuten. Wollen Sie bitte die Adresse draufschreiben, Sir? Das blonde Mädchen reichte ihm Adresszettel und Bleistift. Blazes Boylan schrieb am Ladentisch und schob ihr den Zettel zu. Schicken Sie es sofort, ja? Es ist für eine Kranke. Ja, Sir. Werde ich tun. Blazes Boylan ließ lustiges Geld in seiner Hosentasche klimpern. Was macht der Spaß? Des blonden Mädchens schlanke Finger zählten das Obst. Blazes Boylan blickte in den Ausschnitt ihrer Bluse. Netter junger Backfisch. Die für mich? Er zog eine rote Nelke aus dem großen Stielglas. Das blonde Mädchen musterte ihn von der Seite, lässig gekleidet, Schlips ein bisschen schief, und errötete. Ja, Sir, sagte sie. Sie bückte sich durchtrieben und zählte erneut dicke Birnen und errötende Pfirsiche. Blazes Boylan blickte mit größerem Wohlgefallen in ihre Bluse, den Stängel der roten Blume zwischen seinen lächelnden Zähnen. Darf ich vielleicht mal ein Wort mit Ihrem Telefon reden, Fräuleinchen? Ma, sagte Almidano Artifoni. Er blickte über Stevens Schulter auf Goldsmiths knorrigen Hinterkopf. 2 Wagen voll Touristen kamen langsam vorüber, ihre Frauen vorn sitzend, die Hände frank an den Griffen. Bleiche Gesichter, Männerarme frank um ihre verkümmerten Gestalten. Sie sahen vom Trinity zur blindbesollten Halle der Bank von Irland hinüber, wo Taubenrucke die Guten. Anch'io ho avuto di queste idee, sagte Almidano Artifoni. Quando ero giovane come lei. E poi mi sono convinto che il mondo è una bestia. È peccato perché la sua voce Potrebbe essere un cespite di rendita. Via. Invece, lei si sacrifica. Sacrificio incruento, sagte Stephen lächelnd und ließ sacht seinen Eschenstock in langsamem Schwingschwang auf seinem Mittelpunkt schaukeln. Speriamo, sagte das runde, mustaschierte Gesicht vergnügt. Ma dia retta a me, ci rifletta. Neben der strengen, haltgebietenden Steinhand Grettens lud eine Inchicore-Tramban versprengte Highland-Soldaten einer Kapelle aus. Ci riflettera, sagte Stephen, an dem soliden Hosenbein niederblickend. Ma so serio, eh? Almedano Artifonis schwere Hand nahm die Stevens mit festem Griff. Menschliche Augen. Sie blickten einen Moment lang neugierig und wandten sich dann rasch einer Dolki-Tramban zu. Eccola, sagte Almidano Artifoni in freundlicher Hast. Venga a trovarmi e ci pensi. Addio, caro. Arrivederla, maestro. Stephen zog den Hut, als seine Hand wieder freigegeben war. E grazie. Di che? Scusi, eh? Tante belle cose. Almidano Artifoni hielt einen Taktstock aus gerollter Musik wie ein Signal in die Höhe und trottete auf stämmigen Hosen hinter der Dolki-Straßenbahn her. Umsonst trottete er, umsonst signalisierend, inmitten der Rotte von barknieigen Schotten, die Musikgeräte durch Trinity-Tore schmuggelten. Sieben. Miss Dunn verbarg das aus der Capel Street Library entliehene Exemplar der Frau in Weiß tief hinten in ihrer Schublade und spannte ein Blatt prunkendes Briefpapier in ihre Schreibmaschine. Zu viel Geheimniskrämerei drin. Liebt er die nun eigentlich, Marion? Umtauschen und dafür noch eins von Mary Cecil Hay nehmen. Die Scheibe schoss die Nut herunter, schwabbelte ein Weilchen, blieb stehen und beäugelte sie. 6. Miss Dunn ließ die Tasten klappern. 16. Juni 1904. 5 weißbezylinderte Plakatträger zwischen Moneypennys Ecke und dem Grundstein, auf dem Wolftones Standbild nicht stand, ahlten sich, ihr H-E-L-Y-S umwendend und trotteten den Weg zurück, den sie gekommen waren. Dann starrte sie das große Plakat von Mary Candle an, der bezaubernden Soubrette, und kritzelte verdrossen hingelehnt auf den Notizblock 16 und große Esse. Senfiges Haar, schmierige Backen. Sieht doch gar nicht hübsch aus, die, oder? Also wie die ihr bisschen Rock hochhebt. Möchte wissen, ob der Junge bei der Kapelle ist heute Abend. Wenn ich die Schneiderin so weit kriegte, mir einen Ziehharmonika-Rock zu machen, wie Susie Nagel ihren. Die sehen doch dufte aus. Shannon und die ganzen Lackeln vom Ruderclub hat sie bloß so angestarrt, in einer Tour. Hoffentlich behält er mich nicht bis 7 noch hier. Das Telefon klingelte rüde neben ihrem Ohr. Hallo? Ja, Sir. Nein, Sir. Ja, Sir. Ich werde nach 5 bei Ihnen anrufen. Nur die beiden, Sir, nach Belfast und Liverpool. Wird gemacht, Sir. Dann kann ich nach 6 also gehen, wenn Sie noch nicht zurück sind. 15:45. Ja, Sir. 27:06. Ich werde es ihm sagen. Ja, 176. Sie kritzelte 3 Zahlen auf einen Umschlag. Mr. Boylan, hallo? Dieser Herr vom Sport war vorhin da und fragte nach Ihnen. Mr. Lennon, ja? Er sagte, er wollte um 4 im Ormond sein. Nein, Sir. Ja, ja, Sir. Ich rufe nach 5 dann bei Ihnen an. Those girls, dear girls, those lovely seaside girls. And dainty feet, golden hair from Regent Street, lace and grace and lots of face, those pretty little seaside girls. 8. 2 rosa Gesichter wandten sich im Flackerlicht der winzigen Fackel. Wer ist denn da? Wer ist denn da? Fragte Ned Lambert. Crotty? Ringabella und Crosshaven. erwiderte eine Stimme, nach Halt tastend. Hallo, Jack, bist du's? Ned Lambert hob grüßend seine biegsame Latte inmitten der flackernden Bögen. Komm nur! Aber pass auf, wo du hintrittst. Das Wachsstreichhölzchen in des Geistlichen hoch erhobener Hand verzehrte sich in langer, weicher Flamme und wurde fallen gelassen. Zu ihren Füßen erstarb sein roter Tupfen und modrige Luft schloss sich um sie. »Wie interessant«, sagte ein vornehmer Akzent in der Dunkelheit. »Jawohl, Sir«, sagte Ned Lambert herzhaft. »Wir stehen in dem historischen Ratszimmer der St. Mary's Abbey, wo der seidene Thomas sich 1534 zum Rebellen ausrief. Das hier ist der geschichtsträchtigste Fleck in ganz Dublin. Und Madden Burke will demnächst irgendwann einmal etwas darüber schreiben. Du bist wohl noch nie hier gewesen, Jack, was?« »Nein, Ned.« »Nein.« »Wenn Sie dann so freundlich sein wollen«, sagte der Geistliche, »mir beim nächsten Mal vielleicht zu erlauben, aber gewiss«, sagte Ned Lambert. »Bringen Sie die Kamera mit, wann immer Sie mögen. Ich werde die ganzen Säcke da von den Fenstern wegnehmen lassen. Sie können dann von hier aufnehmen oder von hier.« Im stillen, schwachen Licht bewegte er sich umher, mit seiner Latte auf die getürmten Saatsäcke tapfend und an den vorteilhaften Punkten auf den Boden. Aus einem langen Gesicht hingen ein Bart und ein Blick auf ein Schachbrett. »Ich bin Ihnen zutiefst verbunden, Mr. Lambert«, sagte der Geistliche. »Ich möchte Ihre kostbare Zeit nicht über Gebühr, Mr. Lambert. Einen schönen Nachmittag also noch. Sehr erfreut, Sie kennengelernt zu haben.« »Die Freude ist ganz meinerseits.« Mit J.J. O'Molloy kam er langsam in die St. Mary's Abbey, wo Rollkutscher beschäftigt waren, Lastwagen mit Säcken voll Johannisbrot und Palmnussmehl zu beladen. O'Connor, Wexford. Er blieb stehen, um die Karte in seiner Hand zu lesen. Hochwürden UC Love, Rath Coffee, gegenwärtige Adresse, St. Michael's, Sellens. »Netter junger Kerl ist das. Er schreibt an einem Buch über die Fitzgeralds, hat er mir gesagt. Ist gut bewandert in Geschichte, aller Achtung.« Die junge Frau löste von ihrem leichten Rock mit langsamer Sorgfalt einen daran haftenden kleinen Zweig. Ned Lambert knackte mit den Fingern in der Luft. »Gott!« schrie er. »Jetzt habe ich doch glatt vergessen, ihm das von dem Earl of Kildare zu erzählen, wie er die Cashel-Kathedrale in Brand gesteckt hatte. Du kennst die Geschichte, oder?« »Tut mir verdammt leid, dass ich das gemacht habe«, sagt er. »Aber ich erkläre vor Gott, ich dachte, der Erzbischof wäre drin.« »Hätte ihm aber vielleicht gar nicht geschmeckt, was?« »Gott, ich erzähl's ihm trotzdem mal. Das war der große Earl, der Fitzgerald Moore. Waren allesamt tolle Kerls, die Geraldines.« Die Pferde, an denen er vorüberkam, zogen nervig an unter ihrem schlaffen Geschirr. Er schlug klatschend auf eine scheckige Hanke, die neben ihm zitterte, und schrie, »Na, Söhnchen!« »Na, Söhnchen!« Er wandte sich zu J.J. O'Molloy. »Tja, Jack, also was ist? Wo drückt dich der Schuh?« Oh, »Warte mal.« »Stopp mal eben.« Mit klaffendem Mund und weit zurückgeworfenem Kopf stand er still und nach einem Augenblick nieste er laut. Oh, verdammter Mist!« »Der Staub!« sagte J.J. O'Molloy höflich. »Ist der Staub von den Säcken da drin?« »Nein«, japste Ned Lambert. »Ich habe mir einen Schnupfen gefangen. Da hat es wer weiß, wie höllisch hat es da gezogen.« Er hielt sein Taschentuch bereit für das Nächste. »Ich war heute Morgen. Aber Kleiner, wie nennt ihr ihn doch? Ach du gütige Mutter Moses.« Tom Rochford nahm die oberste Scheibe von dem Stoß, den er gegen seine rotweinfarbene Weste gepresst hielt. »Sehen Sie, sagen wir mal, die 6 ist dran. Also hier rein, sehen Sie? Nummer läuft.« Er schob sie in den linken dafür bestimmten Schlitz. Sie schoss die Nut herunter, schwabbelte ein Weilchen, blieb stehen und beäugelte sie. 6. Rechtsgelehrte der Vergangenheit hochmütig rechtend sahen Ritchie Goulding, unter dem Arm die Aktentasche, von Goulding, Collis und Ward von der Vereinigten Gerichtskostenstelle zum Nisi-Prius-Gericht hinübergehen und hörten eine ungläubig lächelnde ältere Frau mit falschen Zähnen und einem schwarzen Seidenrock großer Weite von der Admiralitätsabteilung des Oberhofgerichts zum Appellationshof hinüberrauschen. Sehen Sie? Sehen Sie mal hier. Die letzte, die ich reingesteckt habe, liegt jetzt obendrauf. Nummern vorbei. Der Aufprall. Hebelwirkung, verstehen Sie? Er zeigte ihnen die wachsende Scheibensäule zur Rechten. Schlauer Einfall, sagte Nosey Flynn schniefend. Wenn jetzt einer zu spät kommt, dann kann er mit einem Blick sehen, welche Nummer gerade läuft und welche Nummern schon vorbei sind. Genau so. Schauen Sie mal. Er schob eine Scheibe für sich selber hinein und sah sie niederschießen, schwabbeln, äugeln, stehen bleiben. 4. Nummer läuft. »Ich gehe jetzt mal zu ihm ins Ormond rüber«, sagte Lenehan, »und hole ihn raus. Eine Liebe ist der anderen wert.« »Machen Sie das«, sagte Tom Rochford. »Und sagen Sie ihm, ich krieg schon Beulen vor Ungeduld.« »Also dann guten Abend«, sagte McCoy abrupt. »Wenn ihr zwei anfangt...« Nosey Flynn beugte sich über den Hebel und schnüffelte daran. »Aber das hier, wie funktioniert denn das, Tommy?« »Tandaradai«, sagte Lenehan. Ja, bis später dann. Lenehan folgte McCoy über den winzigen Platz des Crampton Court hinaus. Er ist ein Held. Ich weiß, sagte McCoy. Den Abwässerkanal, meinen Sie? Abwässerkanal? Das war in einem Einstiegloch unten. Sie kamen an den Lowry's Music Hall vorüber, wo Mary Kendall, bezaubernde Soubrette, ihnen von einem Plakat ein schmieriges Lächeln zulächelte. Während sie die Sycamore Street neben der Empire Music Hall hinuntergingen, wurde McCoy von Lenehan demonstriert, wie die ganze Sache gewesen war. Eins von diesen Einstieglöchern. So eng wie die verdammten Gasleitern. Ja? Also da drin steckte der arme Teufel unten fest. Halb erstickt schon vom Kloakengas. Aber trotzdem ging Tom Rochford runter. Buchmacherweste und alles. Ein Seil um den Leib. Und verdammt. Kriegte das Seil um den armen Teufel rum und die beiden wurden raufgezogen. Die Tat eines Helden, sagte er. Am Dolphin hielten sie an, um den Krankenwagen an sich vorüber galoppieren zu lassen, der Jervis Street zu. Hier entlang, sagte er und wandte sich nach rechts. Ich will nur schnell mal bei Leinem rein und Zepters Startpreis nachsehen. Welche Stunde zeigt denn Ihre goldene Uhr mit Kette? McCoy spähte in Marcus Tirsches Moses düsteres Büro, dann zu O'Neills Uhr hinüber. Nach 3. Wer reitet sie denn? O'Madden, sagte Lenehan. Und das ist ein ganz tolles Pferdchen. Während er in der Temple Bar wartete, schubste McCoy eine Bananenschale mit sanften Stößen seiner Fußspitze vom Bürgersteig in die Gosse. Da konnte sonst einer verdammt garstig hinfallen, wenn er besoffen da lang kam in der Dunkelheit. Die Tore der Ausfahrt öffneten sich weit, um der vizeköniglichen Kavalkade Ausritt zu gewähren. Volle Summe, sagte Lenehan zurückkehrend. Bin da drin auf Bantam Lions gestoßen. Der will auf irgend so einen blöden Gaul setzen, wo ihm jemand einen Tipp gegeben hat, aber gar keine Chance drin ist. Hierdurch. Sie gingen die Stufen hinauf und traten unter den Merchant's Arch. Eine dunkelrückige Gestalt stöberte in den Büchern auf dem Karren des fliegenden Händlers. Da ist er, sagte Lenehan. Was der wohl wieder kauft? McCoy sah sich um. Leopoldo, oder wenn's Blumelein im Kornfeld blüht, sagte Lenehan. Also der hat einen irren Riecher bei so Gelegenheitskäufen. Ich war mal bei ihm und da brachte er ein Buch an von so einem Alten in der Liffey Street. 2 Schilling hat ihn das gekostet. Waren schöne Stiche drin. Gut, das Doppelte wert. Die Sterne, der Mond und Kometen mit langen Schweifen. Halbe Astronomie. Lenehan lachte. Ich werde Ihnen mal einen verdammt guten über Kometenschweife erzählen, sagte er. Kommen Sie rüber in die Sonne. Sie gingen zur Eisenbrücke hinüber und an der Flussmauer den Wellington Quay entlang. Master Patrick Aloysius Dignam kam bei Mangan heraus, früher Fehrenbach, anderthalb Pfund Schweinesteak bei sich. Da war mal ein großes Festessen draußen in der Glencree Besserungsanstalt, sagte Lenehan eifrig. Das Jahresdinner. Verstehen Sie? Und vor allem Lametta. So die übliche Geschichte. Der Oberbürgermeister war da, Val Dillon damals und Sir Charles Cameron und Dan Dawson sprachen. Und Musik gab's auch. Bartell Darcy sang und Benjamin Dollard. Ich weiß, meine Ehehälfte hat da auch mal gesungen. Ach, tatsächlich? Tatsächlich? Ein Schild, unmöblierte Zimmer, erschien wieder auf dem Fensterrahmen von Eccles Street Nummer 7. Lenehan hielt seine Geschichte einen Augenblick zurück, doch brach dann in röchelndes Gelächter aus. Aber warten Sie, bis ich Ihnen erzähle, sagte er. Delahand aus der Camden Street hatte das Fressen zu liefern. Und ihr sehr ergebener war Chefflaschenwäscher. Blumen und die Frau waren da. Mensch, was haben wir da alles aufgefahren? Portwein und Sherry und Curaçao und allem wurde reichlich zugesprochen. Ach, tolles Besäufnis war das. Nach den flüssigen Sachen kamen die Festen. Kalter Braten in rauen Mengen und Fleischpasteten. Ich weiß, sagte McCoy. In dem Jahr, wo meine Ehehälfte da... Lenehan hakte sich warm bei ihm ein. Aber warten Sie doch, bis ich Ihnen erzähle. Also. Also, wir nahmen noch ein Mitternachtslunch zu uns nach der ganzen Festivität. Und wie wir uns dann auf die Socken machten, das war es glatt schon wieder morgen nach dem Abend vorher. Wir trudelten so heim. Es war eine fantastische Winternacht auf dem Featherbed Mountain. Bloom und Chris Callinan saßen im Wagen auf der einen Seite und ich und die Frau auf der anderen. Wir fingen an und sangen im Chor und auch Duette. Schau, der erste Morgenstrahl. Ja? Sie hatte eine ganz schöne Ladung Delahans Port unter der Bauchbinde. Jeder Ruck, den der verdammte Wagen machte, schmiss sie mir aufs Vorhemd. Ein höllisches Vergnügen. Sie hat ganz ordentlich Holz vor der Tür. Segne sie Gott. So etwa diesen. Er hielt die gehüllten Hände eine Elle weit von sich und sagte stirnrunzelnd, ich habe ihr die ganze Zeit die Wolldecke untergeschoben und die Boa gerichtet. Sie verstehen, was ich meine. Lenehans Hände modellierten weitläufige Luftkurven. Er schloss die Augen fest vor Entzücken, sein Körper schrumpfte und süßes Zwitschern kam von seinen Lippen. Der General war jedenfalls in Hab-Acht-Stellung gegangen, sagte er mit einem Seufzer. Sie ist wirklich ein tolles Pferdchen. Da gibt's nichts. Bloom erklärte derweil Chris Callinan und dem Kutscher die sämtlichen Sterne und Kometen am Himmel, den großen Bären und Herkules und den Drachen und den ganzen anderen Flimmerkram. Aber ich, bei Gott, ich hatte mich total auf der Milchstraße verirrt, sozusagen. Er kennt die Dinger ja alle, tatsächlich. Endlich zeigte sie auf einen winzig klitzeklein, meilenweit weg. Und was für ein Stern ist das da, Poldi? Fragt sie. Bei Gott, da hatte sie Blum aber in die Enge getrieben. Der da? Wenn Sie den meinen, sagt Chris Callinan, also das ist bloß sozusagen ein kleiner Nadelstich ins Schwarze. Bei Gott! Und damit hatte er ja auch durchaus ins Schwarze getroffen. Lenehan blieb stehen und lehnte sich an die Flussmauer, japsend vor sanftem Lachen. Ich kann nicht mehr. McCoys weißes Gesicht lächelte augenblickslang darüber und wurde ernst. Lenehan setzte sich wieder in Bewegung, er lüpfte seine Yachtkappe und kratzte sich geschwind den Hinterkopf. Er linste seitlich ins Sonnenlicht nach McCoy. Er ist ein kultivierter Allerweltskerl, der Blum. Der Blum, sagte er ernst. Keiner von diesen Feld, Wald und Wiesen. Sie wissen schon. Hat irgendwas vom Künstler an sich, der olle Blum. Mr. Bloom wandte müßig die Seiten der furchtbaren Enthüllungen von Maria Monk um, dann von Aristoteles Meisterwerk. Schlampiger, pfuscherhafter Druck. Stiche. Kinder zu einer Kugel zusammengekauert in blutroten Gebärmüttern, wie die Lebern geschlachteter Kühe. Massen davon sind wie die in diesem Moment, in der ganzen Welt. alle mit ihren Schädeln am Stoßen, um da rauszukommen. Jede Minute wird ein Kind geboren irgendwo. Mrs. Purfoy. Er legte beide Bücher beiseite und warf einen Blick auf das dritte. Geschichten aus dem Ghetto von Leopold von Sacher-Masoch. Das hatte ich schon. Er schob es fort. Der Händler ließ zwei Bände auf den Ladentisch fallen. Das sind zwei gute, sagte er. Zwiebeln seines Atems kamen über den Tisch aus seinem verrotteten Mund. Er bückte sich, um aus den anderen Büchern ein Bündel zu machen, hätschelte sie gegen seine aufgeknöpfte Weste und trug sie hinter den schmuddeligen Vorhang. Auf der O'Connell Bridge bemerkten viele Personen das gravitätische Gehaben und die heitere Gewandung von Mr. Dennis J. Margini, Professor der Tanzkunst etc. Mr. Bloom allein sah sich die Titel an. Schöne Tyrannen von James Lovebirch. Kenne die Sorte. Habe ich das schon mal gehabt? Ja. Er schlug es auf. Dachte ich's mir doch. Er las den anderen Titel. Süße der Sünde. Das wäre mehr nach Ihrem Geschmack. Wollen wir sehen. Wollen wir sehen. Er las, wo sein Finger aufgeschlagen hatte. Alle Dollarnoten aber, welche Ihr Gatte ihr schenkte, wurden in den Geschäften für wunderbare Kleider und die teuerste Spitzenunterwäsche ausgegeben. Für ihn. Für Raoul. Ja. Das hier, mal versuchen. Ihr Mund klebte auf dem Seinen in einem lustvoll wollüstigen Kusse, während seine Hände nach den üppigen Formen ihrem Déshabillé tasteten. Ja, nehmen wir das. Den Schluss. Du kommst spät, sagte er heiser und beäugte sie mit argwöhnischem Blick. Die schöne Frau warf ihren zobelbesetzten Umhang ab und enthüllte ihre königlichen Schultern und ihren schwellend gewölbten Leib. Ein unmerkliches Lächeln spielte um ihre vollkommenen Lippen, als sie sich ihm gelassen zuwandte. Mr. Bloom las noch einmal die schöne Frau. Wärme überschauerte ihn sanft, sein Fleisch entmutigend. Fleisch gab sich hin inmitten zerwühlter Kleider. Weißes von Augen wurde ohnmächtig. Seine Nüstern wölbten sich nach Beute. Schmelzende Brustsalben für ihn, für Raoul. Zwiebeliger Schweiß von Achselhöhlen. Fischleimiger Schleim, ihr schwellend gewölbter Leib. Fühlen, pressen, zerdrückt. Schwefeldung von Löwen. Jung, jung. Eine ältere Frau, nicht mehr jung, verließ das Gebäude des Kanzleigerichts, des Oberhofgerichts, des Schatzkammergerichts und des Zivilgerichts, nachdem sie sich im Gericht des Lordkanzlers den Fall des Geisteskranken potterten, in der Admiralitätsabteilung die Vorladung Ex parte Antrag der Eigner der Lady Cairns gegen die Eigner der Barke Mona, im Appellationsgericht die Urteilsreservation im Fall Harvey gegen die Ocean Accident and Guarantee Corporation angehört hatte. Schleimige Hustenstöße erschütterten die Luft des Buchladens, die schmuddeligen Vorhänge bauschend. Des Händlers ungekämmter Graukopf kam heraus und sein unrasiertes, rot angelaufenes Gesicht hustend. Er kratzte sich rüde die Kehle, spuckte Schleim auf den Boden. Er setzte den Stiefel auf das Ausgespuckte, wischte mit der Sohle darauf entlang und bückte sich, eine rohhäutige Platte zeigend, spärlich umhaart. Mr. Bloom schaute sie an. »Ich nehme dies hier.« Der Händler hob die von altem Tränenschleim triefigen Augen. »Süße der Sünde«, sagte er und klopfte drauf. »Das ist was Gutes.« »Wenn lieb verzehrt mein glühend Herz«, Elf. Der Diener an der Tür von Dillons Auktionsräumen schwang erneut zweimal seine Handglocke und betrachtete sich in dem kreidebeschriebenen Spiegel des Kabinetts. Dilly Dedalus, am Bordstein lauschend, hörte die Schläge der Glocke, das Schreien des Auktionators drinnen. Fünf Schilling! Kuschelige Vorhänge! Neu zwei Guineen! Keiner mehr als fünf Schilling! Also weg für 5 Schilling! Der Diener hob seine Handglocke und schwang sie. Der Deng! Das Deng der Glocke zur letzten Runde trieb die Halbmeilenradler zum Sprint. J.A. Jackson, W.E. Wiley, A. Munro und H.T. Garhan schafften mit wackelnd gereckten Hälsen die Kurve an der Universitätsbibliothek. Mr. Daedalus kam, einen langen Schnurrbart sausend, von der Williams Row um die Ecke. Er blieb neben seiner Tochter stehen. »Es wird Zeit für dich«, sagte sie. »Um der Liebe unseres Herrn Jesu willen, steh gerade. Willst du etwa werden wie dein Onkel John, der Kornettspieler? Kopf auf den Schultern? Oh, du tief trauriger Gott!« Dilly zuckte die Schultern. Mr. Daedalus legte die Hände darauf und bog sie zurück. »Weißt du eigentlich, wie du aussiehst?« Er ließ seinen Kopf plötzlich vor- und niedersacken, krümmte die Schultern und ließ den Unterkiefer hängen. »Gib's auf, Vater«, sagte Dilly. »Die Leute gucken schon. Hast du irgendwelches Geld aufgetrieben?« »Wo sollte ich wohl Geld auftreiben?«, sagte Mr. Daedalus. »Kein Mensch in Dublin würde mir auch nur 4 Pence leihen.« »Du hast was«, sagte Dilly, ihm in die Augen blickend. Mr. Kernan, sehr zufrieden mit dem Auftrag, den er gebucht hatte, schritt unternehmend die James' Street entlang. »Ich weiß, du hast was. Warst du eben im Scotch-Haus?« »War ich nicht. Haben dir das die Nönchen beigebracht, so frech zu sein?« »Hier«, erreichte ihr einen Schilling. »Sieh zu, ob du damit was anfangen kannst.« »Nehme an, du hast 5. Gib mir mehr.« »Warte mal, du«, sagte Mr. Daedalus drohend. »Du bist genauso wie die anderen auch, was?« »Unverschämtes Pack von kleinen Ludern, seit eure arme Mutter tot ist. Aber wartet, mit euch mache ich kurzen Prozess. Da werdet ihr euch noch umsehen. So eine niederträchtige Schurkerei. Aber ich schaffe mir euch vom Hals, wartet nur. Wäre euch schnurzegal, wenn ich plötzlich steif darlege, was? Er ist tot, der Mann oben ist tot.« Er ließ sie stehen und ging weiter. Dilly folgte ihm rasch und zog ihm am Rock. »Na, was ist denn noch?«, sagte er und blieb stehen. Der Diener läutete hinter ihrem Rücken seine Glocke. Dä-däng! »Verflucht sei deine verdammte Bimmelseele!« Der Diener, der Bemerkung inne, schwang seinen baumelnden Glockenklöppel nur mehr schwach. Däng! Mr. Daedalus starrte ihn an. »Nun guck dir den mal an. Ist sehr lehrreich. Ob der uns wohl noch mal zu Wort kommen lässt?« »Du hast noch mehr, Vater.« »Ich werde dir mal was zeigen, du. Ich lasse euch alle da, wo Jesus die Juden gelassen hat.« »Hier, das ist alles, was ich habe. Ich habe 2 Schilling von Jack Power gekriegt und 2 Pence ausgegeben für eine Rasur wegen der Beerdigung.« Er zog nervös eine Handvoll Kupfermünzen hervor. »Kannst du dich nicht ein bisschen nach Geld umsehen irgendwo?« Mr. Daedalus dachte nach und nickte. »Wird gemacht«, sagte er ernst. »An der O'Connell Street habe ich schon den ganzen Rinnstein abgesucht. Jetzt probiere ich's mal in diesem hier.« »Du bist ein Witzbold«, sagte Dilly grinsend. »Hier«, sagte Mr. Daedalus und händigte ihr 2 Pennies aus. »Hol dir davon ein Glas Milch für dich und eine Semmel oder sonst was. Ich komme bald nach Hause.« Er steckte die anderen Münzen in die Tasche und schickte sich zum Weitergehen an. Die vizekönigliche Kavalkade sprengte, von unterwürfigen Polizisten gegrüßt, aus dem Parktor. »Ich bin sicher, du hast noch einen Schilling.« Der Diener denkte laut. Mr. Daedalus schritt mitten durch den Lärm davon und murmelte dabei ein geziertes Schmollen um den Mund vor sich hin. »Diese Nönnchen, allerliebste kleine Dinger. Oh, gewiss würden sie das niemals tun. Oh, das würden sie gewiss und wahrhaftig nicht. Ist's die kleine Schwester Monika?« Von der Sonnenuhr gegen das James' Gate hin schritt Mr. Kernan, sehr zufrieden mit dem Auftrag, den er für Poolbrook Robertson gebucht hatte, unternehmend die James' Street entlang, vorüber an Shackletons Büro. »Den habe ich prima rumgekriegt. Wie geht's, Mr. Crimmins? Ausgezeichnet, Sir. Ich fürchtete schon, Sie könnten in Ihrem anderen Etablissement sein, in Pimlico. Wie läuft das Geschäft? Och, man lebt so grad davon. Schönes Wetter haben wir heute. Ja, tatsächlich. Gut für die Landwirtschaft. Die Bauern murren ja dauernd. Ich will nur rasch einen Fingerhut von Ihrem besten Gin, Mr. Crimmins. Einen kleinen Gin, Sir? Jawohl, Sir. Schreckliche Geschichte, das mit der Explosion auf der General Slocum. Schrecklich, schrecklich. Über 1000 Opfer und herzzerreißende Szenen. Männer, die Frauen und Kinder niedertrampeln. Höchst brutale Sache. Was sagt man denn eigentlich? Was war die Ursache? Selbstentzündung, höchst skandalöse Enthüllung. Kein einziges Rettungsboot einsatzbereit und der Feuerschlauch geplatzt und zerrissen. Ich kann beim besten Willen nicht verstehen, wie die Inspektoren so ein Schiff überhaupt... Also da haben Sie vollkommen recht, Mr. Crimmins. Und wissen Sie warum? Schmiergelder. Ist das Tatsache? Ohne jeden Zweifel. Na, ich bitte Sie, überlegen Sie doch mal. Und dabei heißt es doch, Amerika wäre das Land der Freiheit. Ich dachte immer, wir wären schlecht dran hier. Ich habe ihn angelächelt. Amerika, habe ich gesagt, ganz ruhig, so wie jetzt. Was ist das denn auch? Der Abschaum aller Länder, einschließlich unseres eigenen. Stimmt's etwa nicht? Ist doch Tatsache. Oberfaule Sache, mein lieber Herr. Nur ja, natürlich, wo Geld springt, da gibt's auch immer einen, der es aufhebt. Genau gesehen, wie er nach meinem Gehrock gelinst hat. Die Kleidung macht's. Nichts geht über eine kleidsame Erscheinung. Das haut sie um. Hallo, Simon, sagte Pater Cowley. Wie stehen die Aktien? Hallo, Bob, alter Knabe, antwortete Mr. Daedalus und blieb stehen. Mr. Kernan hielt an und putzte sich vor dem schrägen Spiegel von Peter Kennedy, Friseur. Modischer Rock, ohne allen Zweifel. Scott in der Dawson Street. Gut und gerne den halben Sovereign wert, den ich Neary dafür gegeben habe. Wird nie unter 3 Guineen gebaut. Passt mir wie angegossen. Hat wahrscheinlich mal irgend so einem Gecken aus dem Kildare Street Club gehört. John Mulligan, der Direktor der Hibernian Bank, hat doch richtig Stielaugen gemacht auf der Carlisle Bridge, wie wenn er sich an mich erinnerte. Für solche Burschen muss man den Charakter ausstaffieren. Ritter der Straße, Gentleman. Und nun, Mr. Crimmins, haben wir vielleicht die Ehre, Sie wieder zu unseren Kunden zählen zu dürfen, Sir? Der Becher, der berauscht, doch nicht trunken macht, wie das alte Sprichwort sagt. An North Wall und Sir John Rochesons Key westwärts segelnd, entlang an Schiffsrümpfen und Ankerketten, segelte ein Skiff, ein zerknülltes Flugblatt, auf dem Kielwasser der Fähre schaukelnd, Elias kommt. Mr. Kernan warf einen abschiednehmenden Blick auf sein Bild und ging die abwärts führende Watling Street hinunter an der Ecke von Guinness Besucherwarteraum. Vor den Lagerhallen der Dublin Distillers Company stand ein Outsider, ohne Fahrgast und Kutscher, die Zügel am Rad festgemacht. Verdammt gefährliche Sache. Irgendein Tölpel aus Tipperary, der das Leben der Bürger gefährdet. Gaul kann doch durchgehen. Dennis Breen mit seinen Folianten, müde von einstündigem Warten in John Henry Mentons Büro, führte seine Frau über die O'Connell Bridge, um das Büro der Herren Collis und Ward aufzusuchen. Mr. Kernan näherte sich der Island Street. Zeit der Wirren. Muss Ned Lambert mal bitten, dass er mir die Erinnerung von Sir Jonah Barrington leiht. Wenn man so zurückblickt jetzt auf das alles, in einer Art retrospektiven Arrangement, spielt bei Daly's keine gezinkten Karten damals. Einem von den Kerls wurde die Hand mit einem Dolch an den Tisch genagelt. Irgendwo hier ist doch Lord Edward Fitzgerald dem Major Sir entwischt. Stelle, hinter Moira House. Verdammt guter Gin war das. Feiner, schneidiger junger Edelmann, aus gutem Stamm natürlich. Dieser Schuft, dieser nachgemachte Landjunker mit seinen violetten Handschuhen hat ihn verraten. Natürlich waren sie auf der falschen Seite. In dunklen und schlimmen Tagen, da standen sie auf zum Kampf. Feines Gedicht das. Ingram. Mann, Gentleman. Ben Dollard singt die Ballade ja wirklich ergreifend. Meisterhafte Wiedergabe. Als beim Sturme auf Ross mein der Vater fiel. Ein Eine Kavalkade kam in leichtem Trab den Pembroke Quay entlang, die Vorreiter rückend in den Sättel. Gehröcke, cremegelbe Sonnenschirme. Mr. Kernan eilte vorwärts, kurzatmig schnaufend. Seine Exzellenz, zu schade. Um Haaresbreite verpasst, verdammt nochmal. Was für ein Jammer. Stephen Dedalus beobachtete durch das spinnverwebte Fenster die Finger des Steinschneiders, die eine zeitgestumpfte Kette untersuchten. Staub spann das Fenster ein und die Schaukästen. Staub verfinsterte die sich plagenden Finger mit ihren Geiernägeln. Staub schlief auf stumpfen Rollen aus Bronze und Silber, auf Zinnoberromben, auf Rubinen, Leprösen und weindunklen Steinen. Geboren alle in dunkler, wurmiger Erde, kalte Flecken Feuer, böse Lichter leuchtend in der Finsternis, wo gefallene Erzengel die Sterne von ihren Stirnen schleuderten. Schmutzige Schweine schnauzen, Hände wühlen und wühlen, greifen und reißen sie raus. Und du, der du alte Bilder aus der Begräbniserde reißest, die hirnkranken Worte von Sophisten, Antisthenes, eine Wissenschaft der Drogen, aufstrahlender und unsterblicher Weizen, dauernd von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Schwirren ledern flappender Treibriemen von Dynamomaschinen aus der Kraftstation trieb Steven weiter. Wesenlose Wesen. Halt! Sie pochen immer außerhalb von einem und das Pochen ist trotzdem stets drinnen. Dein Herz, davon du singest. Ich zwischen ihnen. Wo? Zwischen zwei brüllenden Welten, darin sie wirbeln. Ich zerschmettere sie, eine und beide, aber betäub mich selber auch mit in dem Schlag. Zerschmettere mich, du, der es kann. Kuppler und Metzger waren die Worte. Ich sag es ja. Noch nicht, über ein Weilchen. Einen Blick noch, rund. Ja, stimmt exakt. Sehr groß und wunderbar und geht fantastisch richtig, ganz richtig, mein Herr, am Montagmorgen. Da war es eben. Stephen ging die Bedford Row hinunter und der Griff seines Eschenstocks klatschte gegen sein Schulterblatt. In Cloysies Schaufenster zog ein verblasster Druck von 1860, Heenans Boxkampf gegen Sayers, seine Blicke an. Starrende Wetter mit steifen, breiten Hüten standen um den verseilten Kampfring. Die Schwergewichte in leichten Lendenschürzen wiesen einander sanft die knolligen Fäuste. »Und auch sie pochen, Heldenherzen.« Er wandte sich ab und blieb neben dem schiefgestellten Bücherkarren stehen. »Zwei Pence jedes«, sagte der Höker. »Viere plus sechs Pence.« »Zerfetzte Seiten, der irische Bienenzüchter.« Leben und Wunder des Curie von Ar, Taschenführer für Killarney. Pater Conmy schritt, nachdem er die kleinen Horen gelesen, durch den Weiler Donnycarney die Vesper murmelnd. Ein Band zu gut wahrscheinlich. Was ist denn das? Achtes und neuntes Buch Mose, Geheimnis aller Geheimnisse, Siegel des Königs David. Daumenschmierige Seiten, gelesen und gelesen. Wer ist wohl vor mir hier vorbeigekommen? Wie man rissige Hände wieder weich macht, Rezept für weißen Weinessig. Wie man die Liebe eines Weibes gewinnt, das ist für mich. Sprich den folgenden Zauberspruch dreimal mit gefalteten Händen. Se il hielo nebracada feminum armor me solo sanctus amen. Wer hat das geschrieben? Zauberformeln und Beschwörungen des hochgesegneten Abtes Peter Salankar. Allen wahren Gläubigen zugänglich gemacht. So gut wie jedes anderen Abtes Zaubersprüche, wie die des Mummelpotz Joachim. Runter mit dir, Kahlkopf, oder wir scheren dir die Wolle. Was machst denn du hier, Steven? Dillys hohe Schultern und schäbiges Kleid. Schnell zu mit dem Buch. Lass sie's nicht sehen. Und was hast du da? Fragte Steven. Ich habe es bei dem anderen Karren gekauft. Für einen Penny. Taugt es was? Sie hat, wie man sagt, meine Augen. Sehen andere mich so? Flink, weit und wagend. Schatten meines Geists. Er nahm ihr das deckellose Buch aus der Hand. Chardinals französisches Elementarbuch. Wozu hast du dir denn das gekauft? Um Französisch zu lernen? Ist ganz gut. Pass auf, dass Maggie es dir nicht versetzt. Meine Bücher sind ja wohl alle schon weg. Paar davon. Wir mussten. Sie ist am Ertrinken. Rette sie. Bitte. Alles gegen uns. Sie will mich mit sich ertränken. Augen und Haar. Dünne Ringel von Seetanghaar um mich. Mein Herz, meine Seele. Salzgrüner Tod. Wir. Gewissensbisse. Gewissensbisse. Elend. Elend. Se il hielo mi braccada, feminum armor me solo sanctus amen. Se il hielo mi braccada, feminum armor me solo sanctus amen. Se il hielo mi braccada, feminum armor me solo sanctus amen. 14. Hallo Simon, sagte Pater Cowley. Wie stehen die Aktien, Simon? Hallo Bob, alter Knabe, antwortete Mr. Daedalus und blieb stehen. Was gibt's denn so Gutes Neues? Sie gaben sich draußen vor Reddy und Daughter laut klatschend die Hand. Pater Cowley bürstete oftmals seinen Schnurrbart nieder mit schaufelnden Fingern. Och, nicht viel, sagte Pater Cowley. Ich werde von zwei Männern belagert, Simon, die bei mir ums Haus streichen und partout Einlass finden wollen. Famos! Wer ist es denn? Oh, sagte Pater Cowley, ein gewisser Halsabschneider aus unserem Bekanntenkreis. Doch nicht mit einem krummen Buckel. Genau der, Simon. Ruben vom Stamme gleichen Namens. Ich warte gerade auf Ben Dollard. Er will mal ein Wörtchen mit dem langen John reden, dass er mir die beiden Kerle vom Hals schafft. Alles, was ich brauche, ist ein bisschen Zeit. Er sah in vager Hoffnung den Kai hinauf und hinunter, einen dicken Apfel schwellend in seinem Hals. Da ist er ja, bei Gott. Samt Arsch und Ohren. Ben Dollards loser blauer Cutaway und breiter Hut über weiten Schlapphosen überquerte den Kai von der Eisenbrücke in vollem Trab. Er kam im Passgang auf sie zu, sich geschäftig unter den Rockschößen kratzend. Als er nah heran war, grüßte Mr. Daedalus. Na guck mal, der Bursche da mit den komischen Hosen. Ja, guck sich den einer an, sagte Ben Dollard. Mr. Daedalus beäugte mit kalter, wandernder Verachtung verschiedene Punkte an Ben Dollards Gestalt. Dann wandte er sich mit einem Nicken an Pater Cowley. Das ist ein netter Anzug, was? Für einen Sommertag? Kerl, verfluche dir Gott deine Seele ewiglich, gröhlte Ben Dollard wild. Ich habe in meinem Leben schon mehr Sachen abgetragen, als du je zu sehen gekriegt hast. Und der hier ist noch nicht mal bezahlt. Und wie geht's dem Basso Profondo, Benjamin? Fragte Pater Cowley. Cashel, Boyle, O'Connor, Fitzmaurice, Tistel, Farrell schritt murmelnd und glasäugig am Kildare Street Club vorbei. Ben Dollard runzelte die Stirn, machte plötzlich einen Sängermund und gab einen tiefen Ton von sich. Oh, sagte er. Na, was sagt ihr? Noch ganz proper, was? Haut hin! Hochwürden U.C. Love ging vom alten Kapitelhaus der St. Mary's Abbey an James und Charles Kennedy Destillationsapparate vorüber, begleitet von Geraldines, groß und stattlich, zum Tholsel jenseits des Fort of Hurdles. Ben Dollard mit schwerer Schlagseite nach den Schaufenstern führte sie vorwärts, die fidelen Finger in der Luft. Kommt mal mit zum Büro des Untersheriffs. Wir werden das Kind schon schaukeln. Bob, glaub mir. Nur für ein paar Tage, sag ihm, sagte Pater Cowley ängstlich. Ben Dollard blieb stehen und starrte, die laute Mündung weit offen. Und ein loser Knopf seines Rockes baumelte hellrückig an seinem Faden, als er sich die schweren Schlafreste auswischte, die seine Augen verklebten, um richtig hören zu können. Was denn für ein paar Tage? Hat dich denn dein Hauswirt nicht gepfändet wegen der Miete? Doch, hat er. Dann ist unseres Freundes Klage nicht das Papier wert, auf dem sie geschrieben ist. Der Hauswirt hat das Vorrecht. Ich habe ihm die Einzelheiten schon alle gegeben. 29 Winter Avenue. Love heißt er doch. Ganz richtig, sagte Pater Cowley. Hochwürden, Mr. Love. Er ist irgendwo Pfarrer auf dem Lande. Aber bist du deiner Sache auch ganz sicher? Du kannst Barabbas von mir ausrichten, er soll sich mit seinem Schrieb die Flöte wischen. Verstanden. Unternehmend führte er Pater Cowley davon, der sich bei seiner klotzigen Masse untergehakt hatte. Hoffentlich ist's eine F-Flöte, sagte Mr. Daedalus, indem er seinen Kneifer auf die Rockfront fallen ließ und ihnen folgte. Der Junge wird schon zurechtkommen, sagte Martin Cunningham, als sie aus dem Castle Yard Gate kamen. Er winkte dem wartenden Kutscher, der an den Zügeln ruckte und losfuhr, der Lord Edward Street zu. Bronze bei Gold, erschien Miss Kennedys Kopf bei Miss Dooses Kopf über der Kreuzblende des Ormond Hotels. Ja, sagte Martin Cunningham an seinem Bart fingernd. Ja, ja. Ich habe am Pater Conmee geschrieben und ihm den ganzen Fall unterbreitet. Sie könnten es mal bei unserem Freund probieren, regte Mr. Power nach hinten an. Boyd, lass mich bloß mit dem in Frieden. John Wise Nolan, der nachzügelte, die Liste lesend, kam jetzt rasch den Corkhill hinunter hinter ihnen her. Auf den Stufen der City Hall begrüßte Stadtrat Nanetti, der hinunterstieg, Alderman Cowley und Stadtrat Abraham Lyon, die hinaufstiegen. Der Schlosswagen räderte leer in die Upper Exchange Street. »Ach, sieh doch mal hier, Martin«, sagte John Wise Nolan, als er sie am Mailbüro einholte. »Blum hat seinen Namen mit 5 Schilling hingesetzt.« »Ganz recht«, sagte Martin Cunningham, die Liste nehmend. »Und hat die 5 Schilling sogar auch gleich hingelegt?« »Ohne mit der Wimper zu zucken.« »Erstaunlich, aber wahr.« John Wise Nolan öffnete weite Augen. »Ich sage, dass der Jude liebreich ist«, zitierte er elegant. Sie gingen die Parliament Street hinunter. »Da ist Jimi Henry«, sagte Mr. Power, »steuert just auf Cavanagh zu.« »Exakto. Da geht er.« Vor der Maison Claire fing Blazes Boylan Jack Mooneys buckligen, angetrunkenen Schwager ab, der auf dem Weg zu den Liberties war. John Wise Nolan blieb mit Mr. Power zurück. Während Martin Cunningham den Ellbogen eines adretten kleinen Mannes im Hagelschaueranzug nahm, der unsicher mit hastigen Schritten an Mickey Andersons Uhren vorübereilte. »Dem Herrn Hilfsstaatssekretär machen die Hühneraugen zu schaffen«, teilte John Wise Nolan Mr. Power mit. Sie folgten um die Ecke und gingen auf James Cavanaghs Weinstuben zu. Der leere Schlosswagen stand ihnen wartend im Essex Gate gegenüber. Martin Cunningham zeigte immerfort redend oft auf die Liste, auf die Jimi Henry keinen Blick warf. Und der lange John Fanning ist auch schon da, in voller Lebensgröße. Die hohe Gestalt des langen John Fanning füllte die Tür, in der er stand. Guten Tag, Herr Untersheriff. Alle blieben stehen und grüßten. Der lange John Fanning gab ihnen den Weg nicht frei. Er blies eine Rauchwolke von seinen Lippen. »Was für ein Dicknam war das eigentlich?«, fragte der lange John Fanning. Jimi Henry zog eine Grimasse und hob den linken Fuß. »Aua, meine Hühneraugen«, sagte er jammernd. »Kommt um Gottes Willen mit nach oben, dass ich mich irgendwo hinsetzen kann. Au, pass doch auf.« Mürrisch schaffte er sich Platz neben des langen John Fanning Flanke und ging hinein und die Treppe hinauf. »War eine anständige, gute Seele.« Mr. Power sprach zu dem stämmigen Rücken des langen John Fanning, der dem langen John Fanning im Spiegel entgegenstieg. »Ziemlich klein von Gestalt. Dignam aus Mentons Büro.« Der lange John Fanning konnte sich nicht an ihn erinnern. Pferdehufschlag klang aus der Luft. »Was ist das denn?« Alle drehten sich um, wo sie standen. John Wise Nolan ging wieder hinunter. Aus dem kühlen Schatten des Torwegs sah er die Pferde durch die Parliament Street laufen, Geschirr und glänzende Fesseln im Sonnenlicht schimmernd. Fröhlich liefen sie an seinen kühlen, unfreundlichen Augen vorüber, nicht sonderlich rasch. In den Sätteln der Leitpferde, ruckenden Leitpferde, ritten Vorreiter. Was war das denn? Der Herr Lord Statthalter und Generalgouverneur von Irland. Während sie über den dicken Teppich schritten, flüsterte Buck Mulligan hinter seinem Panama Haynes zu: Parnells Bruder. Da, in der Ecke. Sie wählten einen kleinen Tisch am Fenster, gegenüber einem langgesichtigen Mann, dessen Bart und Blick sinnend auf ein Schachbrett niederhingen. Was? Das ist er? Fragte Haynes, sich auf seinem Stuhl verdrehend. Ja, das ist John Howard. Sein Bruder, unser City Marshal. John Howard Parnell zog ruhig einen weißen Läufer. Und seine graue Klaue ging wieder an seine Stirn zurück, wo sie verhielt. Einen Augenblick später blickten seine Augen unter dem Handschirm rasch und geisterhell zu seinem Feind hinüber und senkten sich dann erneut auf die Angriffsecke. Ich nehme eine Melange. Zwei Melange. Und bringen Sie uns ein paar Scones mit Butter. Und außerdem noch etwas Gebäck. Wir sagen DBC dazu. Dublin Bakery Company. Weil die Kerls wirklich Dublins beschissenste Konditoreiwaren bieten. Oh, du hast übrigens was verpasst. Daedalus über Hamlet. Haynes öffnete sein neu gekauftes Buch. Ach, das tut mir leid. Shakespeare ist der ewige Jagdgrund für alle Köpfe, die aus der Balance geraten sind. Der einbeinige Seemann gröhlte am Vorplatz von Nelson Street Nummer 14: England erwartet. Ich bin sicher, er leidet an einer Idee fix, sagte Haynes, gedankenvoll mit Daumen und Zeigefinger sein Kinn kneifend. Buck Mulligan beugte sich ernst über den Tisch. Sie haben ihm den Verstand verwirrt, durch Visionen von der Hölle. Er wird's nie zum attischen Ton bringen. Zum Ton Swinburns. Dem Ton aller Dichter. Der weiße Tod und die rötliche Geburt. Das ist seine Tragödie. Er kann nie ein Dichter werden. Buck Mulligans achtsame Augen sahen die Kellnerin kommen. Er half ihr das Tablett entladen. Er kann im alten irischen Mythos keine Spur von der Hölle finden, sagte Haynes inmitten der lustigen Tassen. Jeglicher moralischer Gedanke scheint zu fehlen. Schreibt ihr eigentlich irgendetwas für eure Bewegung? Er senkte gewandt zwei Zuckerstücke in Längsrichtung durch die geschlagene Sahne. Buck Mulligan schlitzte einen dampfenden Scone in zwei Hälften und pflasterte Butter auf ihr dampfendes Mark. Er biss voller Hunger ein weiches Stück ab. 10 Jahre. In 10 Jahren wird er mal irgendwas schreiben. Scheint mir noch ziemlich lange bis dahin. Ich nehme das hier mal als echte irische Sahne. Ist mir angenehmer, als das Gefühl, übers Ohr gehauen zu werden. Elias Skiff, leichtes, zerknülltes Flugblatt, segelte ostwärts, vorüber an Schiffsflanken und Schleppnetzfischerbooten, mitten durch einen Archipel von Korken, über die New Wapping Street hinaus, an Bensons Fähre vorüber und vorbei an dem Dreimaster-Schoner Rose Wien mit Backsteinen von Bridgewater. 17. Almidano Artifoni ging an der Hollis Street vorüber, am Sewell's Yard. Hinter ihm wich Cashel Boyle O'Connor Fitzmaurice Tistel Farrell mit baumelndem Stockschirmstaubmantel der Laterne vor Mr. Law Smiths Hause aus und ging dann, die Straße überquerend, den Marion Square entlang. Mit einigem Abstand hinter ihm tappte sich ein blinder Jüngling seinen Weg an der College Park Mauer dahin. Cashel Boyle O'Connor Fitzmaurice Tistel Farrell ging weiter, bis er an Mr. Louis Werners fröhliche Fenster kam, drehte sich dann um und ging wieder zurück, den Marion Square entlang mit baumelndem Stockschirmstaubmantel. An der Ecke von Wild hielt er an, blickte finster auf den Namen Elias, der an der Metropolitan Hall annonciert war, blickte finster zum fernliegenden Lustgarten des Duke's Lawn hinüber. Sein Augenglas blitzte finster blickend in der Sonne. Mit entblößten Rattenzähnen murrte er »Coactus volui«. Er schritt weiter der Clare Street zu, sein wildes Wort zermalend. Als er an Mr. Blooms Zahnarztfenstern vorüberschritt, riss der Schwung seines Staubmantels rüde einen dünnen, tappenden Stock aus seinem Winkel und fegte weiter, nachdem er einen marklosen Körper getroffen hatte. Der blinde Jüngling wandte sein kränkliches Gesicht der schreitenden Gestalt nach. »Gottes Fluch über dich«, sagte er wütend. »Wer immer du bist, du bist blinder als ich, du Bastard einer Hündin.« Gegenüber von Ruggy O'Donoghue ging Master Patrick Aloysius Dignam, in den Pfoten die 1,5 Pfund Schweinesteak von Mangan früher Fehrenbach, nach denen er geschickt worden war, trödelnd die warme Wicklow Street entlang. Das war doch allmählich zu blöd, so im Wohnzimmer rumzusitzen, mit Mrs. Stower und Mrs. Quigley und Mrs. McDowell, und die Jalousie runter und sie alle dauernd am Flennen und am Süffeln, den erstklassigen Tawny Sherry, den Onkel Barney von Tanny mitgebracht hatte, und dabei brockenweise Landobstkuchen fressen und schwatzen in einer Tour die ganze liebe lange Zeit und seufzen. Nach der Wicklow Lane ließ ihn das Fenster von Madame Doyle, Hofschneiderin und Putzmacherin, stehen bleiben. Er stand da und betrachtete drinnen die beiden Pucker, die nackt waren bis aufs nackte Fell und die Tatzen hoben. Aus den Seitenspiegeln gafften zwei schweigende Master Dignams in Trauer. Myla Keogh, Dublins Favorit, gegen Sergeant Major Bennett, den Portobello-Schläger? Um eine Börse von 50 Sovereigns, mein Gott, das gab ein duftes Match, das sollte man sich ansehen. Myla Keogh, das war wohl der Bursche, der grad gegen den mit dem grünen Shorts ausholte. 2-Eintritt, Soldaten die Hälfte. Ma könnte ich ja leicht entwischen. Master Dignam zu seiner Linken wandte sich, als er sich wandte. »Das bin ich. In Trauer.« »Wann ist denn das eigentlich?« »Mai 22. So ein Mist ist ja schon längst gewesen.« Er wandte sich nach rechts, und zu seiner Rechten wandte sich Master Dignam, die Mütze schief, der Kragen hochgeschoben. In der Grafton Street sah Master Dignam eine rote Blume im Munde eines Gecken. Und der hatte ein paar dufte Latschen an und hörte zu, was der Besoffene ihm alles erzählte, und grinste die ganze Zeit. Keine Trambahn nach Sandy Mount. Master Dignam ging die Nassau Street entlang, verlagerte die Schweinesteaks in die andere Hand. Sein Kragen sprang wieder hoch und er zerrte ihn nieder. Der blöde Hemdknopf war zu klein für das Knopfloch des Hemdes. Blödes Ding, verdammt. Er begegnete Schuljungen mit Tornistern. Ich gehe auch morgen noch nicht wieder hin. Fehl einfach bis Montag. Er traf weitere Schuljungen. Ob die wohl merken, dass ich in Trauer bin? Onkel Barney hat gesagt, er bringt es heute Abend noch in die Zeitung. Dann sehen sie es alle in der Zeitung und lesen meinen Namen gedruckt. Und auch Pa seinen Namen. Sein Gesicht wurde ganz grau, anstatt rot zu sein, wie es sonst war. Und eine Fliege lief darüber hinauf bis an sein Auge. Was das für ein Knirschen gab, wie sie die Schrauben am Einschrauben waren in den Sarg und das Gebumse dann, wie sie ihn die Treppe runterbrachten. Pa lag drin in dem Sarg und Ma war im Wohnzimmer am Heulen und Onkel Barney erzählte den Männern dauernd, wie sie ihn am besten um die Kurve kriegten. Ein großer Sarg war das und hoch und sah schwer aus. Wie ist das eigentlich gekommen? Am letzten Abend, wo Pa besoffen war, da stand er oben auf der Treppe und brüllte nach seinen Stiefeln, weil er zu Tanny wollte, sich noch mehr besaufen. und er sah richtig mickrig und klein aus, in seinem Hemd. Den sehe ich jetzt nie wieder. Der Tod. So ist das also. Pa ist tot. Mein Vater ist gestorben. Er hat mir noch gesagt, ich soll Ma ein guter Sohn sein. Die anderen Sachen, die er noch gesagt hat, die konnte ich nicht verstehen, aber gesehen habe ich, wie seine Zunge und seine Zähne, wie die versuchten, es noch besser zu sagen. Armer Pa, das war Mr. Dignam, mein Vater. Ich hoffe ja, er ist jetzt im Fegefeuer, weil er doch am Samstagabend noch zur Beichte war bei Pater Conroy. William Humble, Earl of Dudley und Lady Dudley, fuhren nach dem Lunchen in Begleitung von Oberstleutnant Heseltine aus dem vizeköniglichen Palast. In der Kutsche hinter ihnen befanden sich die ehrenwerten Damen Mrs. Paget und Miss de Courcy sowie der ehrenwerte Gerald Ward, Adjutant vom Dienst. Die Kavalkade verließ den Phoenix Park durch das untere Tor, wurde dort von unterwürfigen Polizisten gegrüßt und bewegte sich an der Kingsbridge vorbei über die nördlichen Quays. Der Vizekönig empfing auf seinem Weg durch die Metropole überall die herzlichsten Grußbezeigungen. An der Bloody Bridge grüßte ihn jenseits des Flusses Mr. Thomas Kernan eitel umsonst von fern. In der Säulenhalle der Four Courts erblickte ihn voller Überraschung Richie Golding mit der Aktentasche von Golding, Collis und Ward. Über die Kreuzblende des Ormond Hotels blickte, Gold bei Bronze, Miss Kennedys Kopf neben Miss Dooses Kopf hinaus und bewunderte. Auf dem Ormond Quay stand Mr. Simon Dedalus, eben auf dem Weg vom Pissoir zum Büro des Untersheriffs, mitten auf der Straße still und zog tief den Hut. Seine Exzellenz erwiderte huldreich Mr. Dedalus Gruß. An der Ecke Cahill herüber machte Hochwürden U.C. Love, Master of Arts, eine unbemerkte Verbeugung in Gedanken bei den Lord-Deputierten, in deren gütigen Händen dereinst das Vergaberecht für reiche Pfründen gelegen hatte. Auf der Gretton Bridge sahen Lenehan und McCoy, eben Abschied nehmend voneinander, die Kutschen vorüberfahren. Drüben am Dame Gate beobachteten Tom Rochford und Nosey Flynn das Herannahen der Kavalkade. Tom Rochford nahm, als er die Augen von Lady Dudley auf sich gerichtet sah, rasch die Daumen aus den Taschen seiner rotweinroten Weste und zog vor ihr die Mütze. Vom Fenster der Dublin Bakery Company blickte Buck Mulligan heiter und Haynes ernst auf die vizekönigliche Equipage nieder, hinweg über die Schultern eifrig spähender Gäste, deren Gestaltenmasse das Schachbrett verdunkelte, auf welches John Howard Parnell sinnend schaute. In der Farnese Street sah Dilly Dedalus, den Blick von Chardinals französischem Elementarbuch hebend, aufgespannte Sonnenschirme sowie im Sonnenglas sich drehende Radspeichen. John Henry Menton, welcher die Tür der Commercial Buildings füllte, starrte aus weingeweiteten Austernaugen, eine fette goldene Jägeruhr, auf die er nicht sah, in seiner fetten linken Hand, die sie nicht fühlte. Wo das Vorderbein von King Billys Pferd in die Luft hufte, riss Mrs. Breen ihren hastenden Gatten vor den Hufen der Vorreiter zurück. Sie schrie ihm ins Ohr, was sich zutrug. Verstehend verlagerte er seine Folianten auf die linke Brust und salutierte der zweiten Kutsche. Der ehrenwerte Gerald Ward, Adjutant vom Dienst, beeilte sich angenehm überrascht zu erwidern. An Ponsonbys Ecke blieb eine erschöpfte weiße Flasche Haar stehen und vier hochbezylinderte weiße Flaschen blieben hinter ihr stehen, ELY'S, während Vorreiter vorüber paradierten und Kutschen. Entlang der Mauer des Provosts kam flott Blazes Beulen, schrittelnd in lohbraunen Schuhen und Socken mit himmelblauen Zwickeln nach dem Kehrreim des Liedes »Mein Mädchen ist ein Yorkshire Girl«. Blazes Beulen präsentierte den himmelblauen Stirngeschirren und dem stolzen Gang der Leibpferde eine himmelblaue Krawatte, einen breit berandeten Strohhut in verwegenem Winkel und einen Anzug aus indigofarbenem Serge. Die Hände in seinen Jackentaschen vergaßen zu grüßen, doch bot er den drei Damen die dreiste Bewunderung seiner Augen und die rote Blume zwischen seinen Lippen. Unsichtbare Messinge Hochlandjungen schmetterten und trombumsten hinter dem Cortège her Und ist sie auch bloß in einer Fabrik und trägt keine seidenen Höschen, bum bum, ist sie doch ein feines Mädel wie sonst keines, mein kleines Yorkshire Girl, bum bum. Als die glänzenden Rosse am Marion Square vorüber paradierten, sah der wartende Master Patrick Aloysius Dignam, wie der Herr mit dem piekfeinen Deckel verschiedentlich gegrüßt wurde, und lüftete ebenfalls seine neue schwarze Mütze mit Fingern, welche von Schweinesteakpapier befettet waren. Auch sein Kragen sprang hoch. Der Vizekönig, unterwegs zur feierlichen Eröffnung des Myris Bazaars zugunsten des Fonds für Mercer's Hospital, fuhr mit seinem Gefolge der Lower Mount Street zu. Gegenüber Broadbent kam er an einem blinden Jüngling vorüber. In der Lower Mount Street kreuzte ein Fußgänger, in braunem Macintosh trockenes Brot essend, rasch und ohne Schaden zu nehmen, des Vizekönigs Pfad. Auf der Northumberland und der Lansdowne Road erwiderte seine Exzellenz in prompter Weise die Grüße von vereinzelten männlichen Spaziergängern, den Gruß von zwei kleinen Schuljungen am Gartentor des Hauses, von dem es hieß, dass es die Bewunderung der seligen Königin erregt habe, als diese im Jahre 1849 mit ihrem Gatten, dem Prinzgemahl, die irische Hauptstadt besuchte. Und den Gruß von Almidano Artifoni-stämmigen Hosen, die verschluckt wurden von einer sich schließenden Tür. Ulysses. Hörspiel in 18 Teilen nach dem gleichnamigen Roman von James Joyce, aus dem Englischen von Hans Wollschläger. Kapitel 10 Irrfelsen. Die Rollen und die Schauspielenden. Erzähler Manfred Zapatka. Pater John Conmee, Stefan Wilkening. Leopold Blum, Dietmar Bär. Stephen Dedalus, Jens Harzer. Simon Dedalus, Ernst Stötzner. Boylan, Wolfram Koch. Sowie Bibiana Beglau, Michael Lucke, Milan Peschel, Werner Wölbern und viele andere. Ton: Andreas Meinitzberger. Hörspielbearbeitung, Musik und Regie: Klaus Bulert. Produktion: Südwestrundfunk und Deutschlandfunk 2012. Redaktion und Dramaturgie: Manfred Hess.